Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Codewort Popkultur, unsere 10. Folge. Wir haben ja eine kleine Pause gemacht wieder und müssen jetzt auch zum Anlass nehmen, wir schaffen es nicht mehr wöchentlich, haben wir jetzt eindeutig festgestellt. Nuria und ich werden ab jetzt alle 2 Wochen eine Folge aufnehmen, entweder Codewort Popkultur oder dann gerne wieder die Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D., wenn der Starttermin denn dann endlich mal feststeht. Heute, genau. Heute sprechen wir über ganz wenig The Defenders, habe ich gehört, und ein wenig über eine inzwischen auch schon wieder alte Serie, Breaking Bad. Und ich spreche über eine sehr alte Liebe von mir, und zwar, ich habe sie damals als Kind Georgette Thayer genannt, aber die Autorin heißt eigentlich Georgette Eyre und schrieb in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, nee, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Schemaliteratur. Das sind unsere Themen heute und wir steigen direkt mal ein mit The Defenders und dazu sagt uns Nuria was. Genau. Das ist ja im 18. August, ist das bei Netflix losgegangen. Die große Marvel-Netflix-Event-Serie, wo alle 4 Superhelden, die vorher auf Netflix liefen, von Marvel produzierten Serien, da Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist, die 4 sind jetzt in dieser Serie endlich zusammengekommen. Und ist natürlich dann auch eine größere Sache. Ist sozusagen die Avengers im TV-Format. Und war deswegen auch sehr gehypt. Und auch ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich mag die Marvel-Netflix-Serien eigentlich sehr gerne. Der Staffel 1 finde ich wirklich super. Und Jessica Jones war auch zu Recht ein großer Kritikerliebling. Luke Cage hatte ein paar Sachen, die wo es zum Teil zu langatmig war oder einige Sachen, die nicht bei allen so gut ankamen, aber immer noch okay. Und Iron Fist war dann ein bisschen wurde noch mehr kritisiert. Ich persönlich fand es ja nicht doch noch sehr unterhaltsam. Und jetzt eben die The Defenders. Was habe ich dazu dann für eine Meinung? Also ich muss zu sagen, ich habe durchgeschaut und hatte eigentlich schon meinen Spaß. Also die Charakterinteraktionen, die waren halt so das Herz der Serie, dass man die 4 dann endlich zusammen als Team sah, dass dann irgendwie Luke Cage und Danny Rand, also Iron Fist, dann gemeinsame Szenen hatten, weil sie sind in den Comics eigentlich beste Freunde. Dann wurde hier eigentlich sozusagen der Anfang ihrer Freundschaft gezeigt. Jessica Jones und Matt Murdock, also alias Daredevil, hatten auch sehr viele coole Interaktionen und Szenen. Jessica ist halt so eher sarkastisch und eher immer ein bisschen genervt drauf und Matt Murdock ist so der hat zwar eine dunkle Seite, aber will ja einfach die Stadt beschützen. New York, Hell's Kitchen liegt ihm sehr am Herzen. Und es ist aber interessant, wie da dann so verschiedene Ansichten aneinander prallen. Also das war super. Einfach die große Story mit den Bösewichten und so war dann doch eher generisch. Ist jetzt nicht so weltbewegend. Da hatte ich jetzt an Jessica Jones und der Staffel 1, da war mehr Spannung dahinter, muss ich schon sagen. Deswegen war die Defenders jetzt schon ein bisschen, ja, okay, war nett und eben schön, die Charakter so zu sehen. Aber das große Ganze hat ein bisschen an Wichtigkeit oder an Spannung und so, da hat es ein bisschen gefehlt. Zu den Bösewichten kann ich aber sagen, dass was schon cool war Sigourney Weaver hat eigentlich die Hauptbösewichtin gespielt. Die ist so eine Chefin von so einer Organisation, die auch in Daredevil und Iron Fist schon vorkam, wo halt so The Hand wird sie genannt. Und dann hat es dann noch andere Charakter, die man auch zum Teil schon aus den vorigen Serien kennt. Aber irgendwie, also mich hat es ehrlich gesagt dann schon ein bisschen zu wenig gepackt, aber es war okay. Also nicht die beste von diesen allen Marvel-Netflix-Produktionen. Also es ist für die Charakter lohnt sich's. Aber wenn man denkt, wie die Avengers damals eingeschlagen hat, wo ja auch die verschiedene Superhelden ihre Einzelfilme hatten und dann sind sie in einem großen Film zusammengekommen, also dort wurde man mehr mitgerissen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich der große Punkt. Die Defenders waren nett und es ist klar, natürlich auf einem kleineren Level, es ist nur in einer Stadt, es geht nicht um Aliens und irgendwie die ganze Aber das muss es ja gar nicht sein. Genau, das muss es ja. Aber trotzdem muss es ja die Spannungen zwischen den Bösewichten und den Hauptcharakter muss ja doch etwas hergeben. Und ja. Es hat schon einen Charakter, der mit Matt Murdock, mit Daredevil, eine größere Beziehung hat. Aus Spoilergründen gehe ich da jetzt nicht genauer rein. Wenn man Fan von dieser Beziehung ist, dann hat es, glaube ich, schon viel, dass man von dieser Serie zurückgewinnt. Aber ich persönlich war da jetzt nicht so investiert und dann ist es von einfach Geschmackssache. Also sie haben jetzt nicht extrem viel falsch gemacht, aber es war jetzt auch nicht im Weltbewegen. Es hat einen jetzt nicht, okay, ich muss jetzt eine Woche lang auf Twitter darüber schreiben. So stark war der Effekt nicht, weil bei Jessica Jones und Daredevil Staffel 1 war wirklich lange nachher, gab es noch Nachdiskussionen, Artikel, Foren, Fanfiction, was auch immer. Jetzt mit Defenders ist wie so, ah ja, ist gut. Ist es nicht so, was ich bei Jessica Jones ganz stark fand, ist, dass es ein sehr starkes Grundthema hatte. Und zwar dieses Thema der Übergriffe, dass Leute andere manipulieren, andere sexuell missbrauchen, ihre Grenzen nicht achten. Also so dieses Thema des Übergriffs. Das macht Jessica Jones aus, genau. Dass sie dort wirklich hat das Thema auch sexuelle Übergriffe, allgemeine Übergriffe. Dass diese Serie sehr herausgestochen ist, das war da ein großer. Genau, und ich denke, das war die Stärke von Jessica Jones, dass es so einen starken thematischen Fokus hatte. Und dann noch dazu faszinierende Charaktere. Bei Daredevil hat man einen sehr spannenden Bösewicht. Richtig? Und auch genau, ja. The Kingpin, gespielt von Vincent D'Onofrio, haben alle gesagt, er ist eigentlich einer der besten. Also von all diesen Serien ist das einer der besten Bösewichte, ja. Und das quasi, das halt eine sehr spannende Gegenfigur dargestellt hat. Und bei Luke Cage waren es ja eher so formale Aspekte, die kritisiert wurden, also eben, dass es zu schleppend ist. Aber dieses Thema oder dieses Motiv des schwarzen Mannes, der quasi unverwundbar ist, ist ja gerade auch sehr aktuell, weil so viele schwarze Menschen in den USA einfach umgebracht werden. Ja. Und ich denke, das ist dann halt auch etwas Spezielles an der Serie. Und jetzt, wenn du über Defenders redest, hat es überhaupt nicht so einen Aspekt oder ein Grundthema, wo man sagen würde, das ist irgendwie spezifisch die Defenders. Also da hast du vollkommen recht, also tust du es richtig einschätzen. Es hat keinen so einen großen Aspekt an sich, damit es heraussticht, ja. Also dass sie halt eben zusammenkommen, die vier Charakter, das ist eigentlich das Einzige. Thematisch gab es nicht wirklich etwas, eben bei den Bösewichten kann man sich streiten, aber die allgemeine Meinung ist schon so, ja, war schon besser. Ja. Weil man kann sich ja auch vorstellen, dass es ein Grundthema gemacht wird, dass diese vier zusammenarbeiten müssen. Das zieht sich dann komplett durch die Serie und wird von verschiedenen Aspekten beleuchtet. Aber so wie du es jetzt erzählst, ist das anscheinend nicht der Fall. Ja, dann vielleicht zu wenig. Ja. Genau, ja, weil das fand ich bei Jessica Jones ja, dass es nicht nur ihre Beziehung zu Dingsibumsi war. Killgrave, wo genau. Dieser übrigens dann in jeder der Beziehungen kommt das ja irgendwie vor. Jede der Figuren hat irgendwie mit dem Thema zu tun. In unterschiedlichen. Auch die Mutter zum Beispiel von Jessicas Ziehschwester ist ja auch übergriffig und so. Also es war. Ja, okay. Ja, du hast recht. Also eigentlich ist es genau. Die Serie hat sonst nicht etwas anderes, das es auszeichnet. Ja. Wenn man die Charakter gern hat und vielleicht bestimmte Nebencharakter, die jetzt hier eben auch nochmals vorkommen, dann hat man schon seinen Spaß. Aber eben, es werden jetzt nicht lange Diskussionen daraus herauswachsen, weil es dann doch thematisch zu wenig hergibt. Ja. Das ist inhaltlich nicht so interessant. Okay, aber du hast was anderes geschaut, was du inhaltlich sehr spannend findest. Ja. Also ich habe es eigentlich nochmals geschaut. Ich habe Breaking Bad Rewatch gemacht. Weil vorher habe ich halt einfach normal Better Call Saul geschaut. Das ist ja diese Spin-off-Serie, die zurzeit halt jetzt schon in der zweiten Staffel ist. Und dann habe ich eben gemerkt, oh, ich muss Breaking Bad wieder mal schauen, damit ich weiß, welche Charakter und welche Hinweise, damit ich wieder auf dem neuesten Stand bin. Und Breaking Bad wird ja extrem gefeiert, hat extrem viele Preise gewonnen. Und jetzt beim nochmals schauen, beim Rewatch, habe ich halt schon gemerkt, ja, die Serie ist halt wirklich extrem gut. Also jetzt halt wirklich, wie sie geschrieben ist, wie sie gefilmt ist von den Schauspielern und Schauspielerinnen, also die Macher, da kommt so vieles zusammen und das passt einfach. Und ich habe es jetzt eben gerade vor ein paar Tagen, habe ich das Finale, bin ich wieder mit allem durchgegangen, war ich am Schluss und habe auch zwischendurch immer wieder Gänsehaut, Tränen, weil besonders in der letzten Staffel hat es halt so Folgen, die einem extrem mitnehmen, die auch extrem gefeiert werden, weil sie wirklich so intensiv sind. Und da, den Punkt Thematik ist mir auch da wieder bewusst geworden, es geht da in dieser Serie wirklich um den Ego von einem Mann, um den Stolz und den eigentlich negativ, also eben den Ego des Mannes und was für welche negative Wirkungen das auf seine Familie, auf sein Umfeld haben kann. Mhm. Also ich glaube, Breaking Bad ist ja so extrem bekannt, aber ich kann sie einfach kurz nochmals wiederholen. Ein Chemielehrer kriegt eine Lungenkrebsdiagnose und weil er unbedingt seine Familie finanziell unterstützen will, weil sie halt geldmäßig sonst Probleme haben mit seiner Erkrankung, fängt er an, eine Droge, Meth, zu kochen und diese halt zu verkaufen, um so genug Geld zu kriegen für seine Familie, wenn er dann stirbt, damit sie ausgesorgt sind. Und von dort aus passieren halt dann ganz viele Sachen, entwickelt sich da ein Aufstieg zu einem Drogen-Kingpin, sagt man so, und wie dann eben wie er dann durch das immer arroganter wird, wie er durch das immer schlimmere Taten durchsetzt und so weiter. Also da sieht man, wie ein Charakter, der am Anfang eigentlich noch recht harmlos ist und eigentlich nur seine Familie unterstützen will, aber dann merkt man schon, oh, da ist im Hintergrund, da geht es dann doch eher mehr um ihn selber, als eigentlich, dass er seiner Familie helfen will. Ja. Und dann sieht man den Aufstieg und in der letzten Staffel kommt dann, wie dann alles zusammenbricht. Und also es ist eigentlich wirklich eine Studie von die Egomanie eines typischen weißen Mannes aus Amerika, der halt sagt, oh, ich muss die Familie ernähren, ich muss das Geld verdienen. Und von wegen, dass ihm jemand kommt und sagt, hey, ich kann dir helfen, ich spende dir das Geld, das geht auf keinen Fall, weil das mit seinem Stolz kann er das nicht vereinbaren und um das geht es in dieser Serie. Und es gibt leider Leute, die es missverstehen und meinen, oh, also der Hauptcharakter, Walter White, ist der Coolste, er ist so ein Badass, der weiß genau, wie es geht. Entschuldigung. Und da ist leider, haben die Serienmacher sogar selber gesagt, dass da die Fans leider etwas missverstanden haben. Und es ist nicht unbedingt, weil sie jetzt die Serie so inszenieren, dass man das nicht auch merken könnte. Es gibt schon Szenen, die in dem Sinn cool sind, aber du siehst auch immer eben das Umfeld. Was passiert danach? Was für Auswirkungen? Wie geht die Familie damit um? Da merkt man dann, sollte man merken, dass es natürlich nicht so toll ist. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick cool wirken kann, wenn er vielleicht eine bestimmte Drogenszene, eine bestimmte blöde Situation, wie er die löst, aber es halt meistens geht es dann noch weiter. Es ist nicht einfach so, oh, ich habe jetzt gewonnen und es ist alles toll. Deswegen kann ich halt Breaking Bad immer weiterempfehlen, auch wenn es doch noch Leute gibt, die es noch nicht geschaut haben. Aber wenn man jetzt eine Serie wirklich suchten möchte, das ist auch noch gut, man bleibt wirklich hängen. Also hat natürlich auch Cliffhanger und so, aber halt gut gemachte Cliffhanger. Und eben zum nochmals schauen geht es auch super. Wie du gerade bewiesen hast. Ich habe auch was wieder aufgenommen, was ich schon oft gemacht habe. Und zwar war ich im Urlaub mit Freundinnen und irgendwann haben wir alle parallel eine Autorin gelesen, die ich seit ich etwa zehn bin, kenne. Und ihr korrekt ist ihr Name ausgesprochen, Chartered Air. Es ist eine englische Autorin, die in den 1920ern geschrieben hat. Ich habe sie allerdings immer Chartered Air genannt, weil irgendwie habe ich mir vorgestellt, dass man die so ausspricht. Oder vielleicht haben auch die Leute um mich herum sie so ausgesprochen. Und was ich witzig finde, oder vielleicht kurz, was sie schreibt. Sie schreibt romantische Abenteuer oder romantische Bücher, die in der Biedermeier-Rokoko-Zeit spielen, also um 1800 rum in England. Vor 1800 und nach 1800. Und da gibt es jugendliche Heldinnen, die sich verlieben und die Abenteuer unternehmen und so, alles sehr gesittet. Also nichts gegen Erotika, aber man darf sich nicht diese Romane vorstellen mit den vollbusigen Frauen vorne drauf, sondern alles sehr eben gesittet, besser kann ich es gar nicht sagen. Aber ich nenne es oft auch wild romantisch, weil zum Beispiel jetzt anders als bei Jane Austen, wo es ja auch stark so um eine Gesellschaftskritik geht und so um ein Gesellschaftsbild, ist es bei Charlotte Hyde passiert schon noch mehr. Also da gibt es Duelle und Verfolgung und junge Frauen hauen ab von zu Hause oder es gibt Scheinehen und manchmal gibt es auch einen Mord. So. Und es passt, also es passiert actionmäßig gesehen ein bisschen mehr als bei Jane Austen, aber es ist so dieselbe Zeit. Und es ist nicht ganz so gesellschaftskritisch, aber es ist durchaus, was ich eigentlich schon immer mochte, es ist sehr clever beobachtet. Also zum einen, was ich gelesen habe in ihrer Biografie, ist, dass die Zeit sehr, sehr gut recherchiert ist. Also so von wegen, welche Kleider dort getragen werden oder wie die Regeln beim Duellieren sind oder welches Hotel wo war und wie man darüber gesprochen hat. Also man kann bei Georges Detail enorm viele Details über die Zeit erfahren. Aber es ist nicht in dem Sinne gesellschaftskritisch. Also zum Beispiel, es gibt eine ganz klare Grenze zwischen Adel und Nicht-Adel. Und ich würde auch sagen, dass so wie da manchmal Leute dargestellt werden, Diener und Dienerinnen, zum Teil wie so dargestellt werden, dass diese Leute sowieso, das entspricht ihrem Charakter und ihrem Naturell, dass sie dienen wollen und so. Also das ist sehr unkritisch, was das angeht. Aber was so Charakterstudien angeht, finde ich es teilweise sehr gut beobachtet und sehr witzig auch. Und genau, und das war quasi, und das Witzige finde ich auch immer, viele meiner feministischen Freundinnen, die ich kenne, lesen die alle auch sehr gerne. Also es war letzte Woche nett, wie diese vier Frauen diese Bücher so gerne mögen, weil manche Leute wahrscheinlich auf den ersten Blick sagen, oh, wie könnt ihr das lesen und so. Aber nein, die Bücher sind halt echt cool, weil du eigentlich weibliche Figuren hast, die enorm selbstständig sind für die Zeit. Und es hat teilweise ein bisschen. Genau, also man kann das echt ganz gut lesen. Und worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus will, ist, dass das mein allererster so richtiger Kontakt war mit Populärliteratur, mit Alltagsmedien. Weil Georges Detail ist quasi das, was gewisse Leute klassisch Trivialliteratur nennen würden. Und ich musste damals diesen Begriff, lernte ich kennen in der 10. Klasse und ich wusste direkt, dass ich den Begriff ziemlich bescheuert finde, weil meine Deutschlehrerin eigentlich direkt deutlich gemacht hat, dass es Literatur gibt, die etwas wert ist und es gibt Literatur, die ist nichts wert. So, und das kann man natürlich so quasi von den Ein-Groschen-Romanen oder Ein-Euro-Roman am Bahnhof bis zu Thomas Mann oder was weiß ich, wer einem da einfällt. Und es gibt halt Literatur, die ist was wert und es gibt Literatur, die ist nichts wert. Und natürlich erstreckt sich das auf die Menschen auch, die das jeweils lesen. Und ich war schon damals, wusste ich, dass ich das falsch finde, weil ich wichtiger finde, was Menschen aus einer Sache ziehen und was sie damit machen. Und nicht jede. Und jede Literatur und jedes Medium hat unterschiedliche Funktionen. Also zum Beispiel, du würdest jetzt Breaking Bad nicht jeden Tag eine Folge zum Essen gucken, oder? Nein, eher nicht. Genau. Sondern wie du gerade gesagt hast, das ist eine Serie zum Suchten. Da lässt man sich reinziehen und ist fasziniert. Genau. Und wenn man aber, oder was weiß ich, was es noch gibt, oder ich gehe nicht unbedingt ins Kino und schaue mir Ghostbusters an und erwarte, dass ich da tiefgründigste Charakterstudien vorfinden werde, sondern ich freue mich daran, dass da vier Frauen, die alle relativ witzig sind, coole Sachen machen. Also, um es jetzt ganz einfach zu sagen. Das finde ich jetzt immer so ein Punkt, also dass die Leute nicht sehen, dass Medien unterschiedliche Funktionen einnehmen und auch nach wie vor auch sogenannte, also Sachen, die teilweise auch simpel wirken, können trotzdem sehr tiefgründige Sachen bereithalten. Das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Und das andere ist, dass ich dann irgendwann an der Uni einen Vortrag gehört habe zu Dumas. Das ist der, der die drei Musketiere geschrieben hat und die Johannes. Also da, wo der hat auch den Sturm auf die Bastille dargestellt in einem Buch, oder der Graf von Monte Cristo hat der geschrieben. Und dieser junge Mann hat Geschichte, war Geschichtsdoktorand, und er hat gesagt, er mag sehr gerne Geschichte und er weiß, dass diese Bücher verschrien sind, aber ganz, wenn er ganz ehrlich ist, die Bücher haben ihm überhaupt erst Geschichte nahegebracht. So, und auch wenn das quasi alles dramatisiert wird, damit man es spannend findet, das ist das, was ihm einen Zugang gegeben hat. Und bei dem habe ich das erste Mal den Begriff Schema-Literatur gehört. Und diesen Begriff fand ich den Hammer, weil er halt nicht wertend ist, sondern sagt, was er ist. Und ich habe in dem Moment erkannt, dass Georges Taillieu auch Schema-Literatur ist. Wenn du, ich habe sicher schon 20 Bücher von der gelesen, und wenn du mal ein paar gelesen hast, erkennst du ein gewisses Schema. Ich will das jetzt gar nicht genau ausführen, aber das ist so ein Buch, wo geübte Leserinnen erkennen schon nach den ersten 20 Seiten oder von mir aus den ersten 10, wer zusammenkommt am Ende zum Beispiel. Oder welche Rolle die eine ältere Frau hat, ob sie eher fördernd sein wird oder eher, was weiß ich, einfach im Hintergrund ist, oder wer ist der Bösewicht und so. Das erkennst du relativ schnell, weil die sind nach Schemata geschrieben. Wie so vieles. Ich meine, wir reden immer wieder über Tropes. Aber Schemaliteratur, und der Punkt ist aber, dass das nicht quasi negativ, oder wie du dann diese Schemata füllst, mit welchen Inhalten oder wie gekonnt du Charakter beschreibst, das ist ja dann nochmal eine andere Frage. Und es gibt halt viel, und dann gibt, aber oft sind quasi Bücher, die nicht nach einem bestimmten Schema geschrieben sind, angesehener, weil sie irgendwie originärer klingen oder weil irgendwie eine Geschichte komplett neu erfunden wurde, was allerdings nie passiert. Geschichten und Erzählungen sind in einer Tradition und haben gewisse Strukturen. Und aber oft sind die, wenn ich die da manchmal gelesen habe in der Schule, sind die auch nicht unbedingt mit Inhalten gefüllt, die dann so viel erhellender sind oder irgendwie progressiv oder irgendwie originär, muss ich sagen. Und ob jetzt etwas Schema ist oder nicht, finde ich dann nicht so relevant. Und das Spannende fand ich dann immer bei Georges Taillieu noch dazu, dass man irgendwann merkt, wie sie mit ihren Schemata spielt. Und manche Bücher funktionieren dann eben gerade, weil sie mal das Schema komplett umdreht oder weil sie dasselbe Schema in verschiedenen Abwandlungen hat. Dass zum Beispiel ein Buch gibt es, da ist der junge Mann am Ende quasi ein bisschen der Held, der in anderen Büchern vielleicht eher der langweilige Bruder ist. Oder halt einfach nicht der romantische Held und so. Und das ist eine komplette Schemaumdrehung. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich es auch nicht begriffen. Da war ich noch, also hatte ich vielleicht noch nicht genug der anderen Bücher gelesen und so. Und inzwischen ist das eins meiner Lieblingsbücher, weil es eben so schön mit diesem Schema spielt und halt eine Figur, ein Charakter plötzlich sehr sympathisch und interessant werden lässt, der sonst eine nicht so angesehene Rolle hat in dieser Welt. Genau. Also, wenn euch mal ein Georges-Buch in die Hände fällt, für frankophone Leute Georges geschrieben, ich kann mir das, und Haier, H-E-Y-E-R, ich kann sie sehr empfehlen. Ich kenne viele Leute, die sie unterhaltsam finden. Es ist wirklich witzig geschrieben. Als Kind und Jugendliche habe ich immer die ersten 30 Seiten übersprungen, weil da nicht so viel passiert. Aber später entdeckt man dann, dass in diesen 30 Seiten schon sehr viel angelegt wird, was dann später relevant ist. Genau. Und da bin ich gerade auch immer noch dabei. Sehr schön. Genau, solche Bücher haben auch ihren, können eben auch, haben auch ein Recht dazu, als Kultur zu gelten. Ja, auf jeden Fall. Diese Diskussion wegen Trivial und Hochkultur und so, das wissen wir, das geht heutzutage nicht mehr. Nein, es geht wirklich nicht. Und oft sieht man ja auch, dass im Endeffekt diese Leute, die diese Einteilung machen, haben dann auch ihre Vorlieben und behandeln die dann wieder anders. Also es ist so oft, hängen diese Einstufungen und Bewertungen dann halt einfach wieder doch davon ab, wer das Sagen hat. Also ich meine zum Beispiel, welche Filme man gesehen haben muss. Finde ich immer, wenn du so an der Uni in Musikwissenschaft diese Kurse zu Filmen, das waren oft so männlich geprägte Filmkanons. Also du findest ganz selten romantische Komödien auf beste Filmelisten. Dabei, wenn du mal mit ein paar Frauen reden würdest, dann werden die immer genannt als beste Filme oder als Lieblingsfilme und so. Und es ist einfach immer so, dass solche Bewertungen sind von Machtverhältnissen geprägt. Und ich finde es eigentlich spannender und sinnvoller und es bringt einen auch weiter, wenn man nicht Sachen oder Genres Wertbegriffe, Wertbezeichnungen gibt, sondern eben, was ist es denn? So wie auch, man nennt eine Serie ein Procedural. Weil viele Leute schauen auf Procedurals, also die jede Folge dasselbe Schema haben, Schema-Literatur, schauen ja auf die herab oft. Dabei finde ich, nein, es ist einfach ein bestimmtes Format. Und was die Serie wirklich ist, musst du dann wieder, also ich finde, Qualitätskriterien sind nicht unbedingt von der Form her gegeben, sondern von anderen Punkten, die man selber festlegt. Was macht eine gute Serie aus? Ich meine, da könnte man jetzt auch lange drüber reden. So. Genau. Ja, das könnte ein ganzer eigener Podcast sein. Ja. Diese Diskussion, was ist gute, hochqualitative Kultur und was nicht. Das genau. Sieht man ja auch ein anderes Beispiel bei Boygroups, wie die behandelt werden genau. Im Vergleich zu anderer Musik. Weil sobald es von Mädchen positiv aufgenommen wird, ist es gerade weniger wert aus den Augen von bestimmten Leuten. Ja. Oder Genrefilme wurden lange als nicht so wertvolle Filme betrachtet, im Unterschied zu Autorenfilmen. Ah ja, so. Genau, das kann sich noch ein bisschen verändern. Aber stimmt, Genre, also Fantasy, Science-Fiction, Abenteuersachen wurden auch als etwas für das niedere Volk angesehen. Ja. Es ist ja erst seit kurzem, dass das wirklich... Und noch jetzt ist es ja... Findest du auf in Cannes keine Budget? Gab es nicht das erste Mal irgendwie einen Science-Fiction-Film in Cannes oder so? Ich glaube, vereinzelt gab es jetzt schon. Ja. Ich kann jetzt gerade kein konkretes Beispiel nennen, aber zum Teil öffnet sich schon, weil ja doch angesehene Regisseure auch Genrefilme machen. Und jetzt gerade bei dem Filmfestival in Venedig hat Guillermo del Toro für The Shape of Water gewonnen. Und das hat Fantasieelemente drin. Also da ist auch wieder war in den Nachrichten so, ein Genrefilm hat genau, hat den großen es ist Preis in den Nachrichten, es ist immer noch speziell. Aber das ist ein anderes Beispiel dafür. Mhm. Genau. Gut. Dann war es das für unsere Folge heute zu Literaturformaten und Schemaliteratur und Genre und einer und zu Defenders und dann einer Serie, die ich wirklich immer noch nicht gesehen habe und nicht weiß, ob ich sie nachher ansehe. Ich lasse mir aber gerne davon erzählen. Zu Breaking Bad. Wir wollen wieder in 2 Wochen uns treffen und sind schon gespannt, was wir bis dahin geschaut haben. Ich glaube, wir haben beide noch keine Ahnung, was uns so erwartet, Serien- und filmtechnisch. Ich zumindest nicht. Und wir freuen uns, euch wieder... Naja, wir hören euch nicht, ihr hört uns. Nee. Aber bis dahin eine gute Zeit. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay. Es hat mich extra. Fair.